Döner, Burger, Würstchen, Bratwurst, Currywurst. Dazu noch eine Ladung Pilz, denn das löscht den Durst. Kuchen, Torte, Kekse, Plätzchen, Riegel oder Bombs. Alles, was sich kauen lässt, hat keine Überlebenschance. Ich von Leuten angesprochen, will ich sie am liebsten kochen. Menschen sind auf diese Weise potenzielle Speise. Dinge, die mich richtig stressen, würde ich am liebsten essen. Fraglich ist nach meiner Haltung nur die Art der Zubereitung. Alles, alles aus der Welt fresse ich, wenn's mir gefällt. Ich seh die Dinge ganz gelassen, wenn sie sich verdauen lassen.